Ihr Lieben, in diesen Seminaren Söhne der Herrlichkeit Advanced lassen wir uns ja immer vom Heiligen Geist leiten und führen. Das heißt, sie laufen immer ein bisschen anders ab. Ja? Das ist so. Irina war schon ab und zu dabei, die weiß es. Ja? Ja. Ein Thema, das ich auch manchmal behandle in diesem Seminar Söhne der Herrlichkeit Advanced, dazu kam es jetzt aber heute nicht, weil heute war wirklich der Schwerpunkt auf den Räumen. Oder ist der Schwerpunkt auch noch auf den Räumen? Aber ein Thema, das ich dir auch ans Herz legen möchte als ein Sohn der Herrlichkeit, ist das Thema Träumen mit Gott. Ja? Und zwar aus der Herrlichkeit Träume für dein Leben auf diese Erde ziehen. Ja? Weil diese Bibelstelle, wir haben es heute mal getoucht kurz, Psalm 139, ist ja ganz interessant. Ich mache das nur in aller Kürze, nur dass du so einen Appetizer hast und dann empfehle ich dir was, wie du da weiter dich bilden kannst sozusagen. Ja, in Psalm 139, Vers 16, da heißt es ja, oder fang mal an in Vers 15, da heißt es, nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Das heißt, wir waren nicht verborgen vor Gott, als er uns geschaffen hat, sondern es heißt, meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, ehe noch einer von ihnen da war. Das heißt, Gott hat ein Buch im Himmel, davon hatten wir es heute mal zwischendurch, ja genau, Bibliothek, das war das Stichwort, das war ein Raum im Geist, das ist auch ein Raum im Geist, es gibt unterschiedliche Bibliotheken im Himmel. Eine Bibliothek ist definitiv die mit dem Buch, in dem die Lebensgeschichten jedes einzelnen Menschen sozusagen vorher aufgeschrieben sind. Jeder Tag, so wie Gott ihn geplant hat. Und wie viele von euch wollen jeden Tag ihres Lebens leben gemäß dem, was im Buch steht? Das ist nicht selbstverständlich, weil die Schöpfung ist gefallen. Das heißt, viele Menschen leben überhaupt nicht nach dem, was in ihrem Buch steht. Deswegen geht es ihnen auch nicht gut. Aber Gott möchte, dass wir jeden Tag unseres Lebens in dem leben, was im Buch für uns aufgeschrieben ist. Okay? Und all das, was Gott aufgeschrieben hat in seinem Buch, hat er sozusagen in unseren Geist hineingelegt, bevor er unseren Geist hier auf diese Erde hineingeschickt hat, in diese Vereinigung von Samen und Eizelle deiner Eltern. Also als du gemacht wurdest, davor gab es sozusagen eine Urform. Und diese Urform war noch nicht unter dem Sündenfall. Ja? Und sie hat Gott gesehen. Und sie hat sozusagen den Eindruck bekommen von dem, was Gott für dein Leben geplant hat. Also ganz ursprünglich hast du einen Eindruck, ganz tief in dir drin ist ein Eindruck von dem, was Gott für dein Leben geplant hat. Und manche Menschen haben mehr eine Ahnung davon und manche Menschen haben weniger eine Ahnung, auch im Natürlichen. Manche Menschen versuchen im Natürlichen den Plan Gottes für ihr Leben zu leben, aber das können sie nicht. Ohne Jesus ist es nicht möglich, weil sie gefallen sind. Ja? Aber sie bewirken teilweise trotzdem enorme Dinge auf der Welt, manchmal auch enorm negative Dinge, weil sie ein Gefühl haben von Bestimmung. Ja? Napoleon zum Beispiel hatte ein Gefühl von Bestimmung. Was dann daraus geworden ist, war nicht unbedingt gut, ja, weil es halt nicht die Bestimmung Gottes war. Ja? Aber die Urform, unsere Urform hat die Augen Gottes gesehen und da haben wir sozusagen unsere Bestimmung implementiert bekommen. Dann, in dem Moment, als dein Geist sozusagen sich vereinigt hat mit dem Samen und der Eizelle, die du wurdest in dem Leib deiner Mutter, kamst du unter die Macht des Sündenfalls. Und somit hat die Pervertierung begonnen, ja. Aber durch Jesus ist es ja wiederhergestellt. Das heißt, wir bekommen wieder Kontakt zu dem Buch, in dem alles für unser Leben aufgeschrieben ist, zu unserer ursprünglichen Bestimmung, zu dem, was unsere Urform gesehen hat. Und das aktivieren wir, indem wir es lernen, mit Gott zu träumen. Das heißt, in der Ausrichtung auf die Herrlichkeit Gottes Dinge zu säen, die Gott für unser Leben geplant hat. Also sozusagen das wieder zu bekommen, für jeden Tag unseres Lebens, was Gott geplant hat. Und dann kannst du träumen und Gott fragen und sagen, so, Herr, wo siehst du mich in einem Jahr? Wo siehst du mich in zwei Jahren? Weil das hat ja Gott alles aufgeschrieben. Und das Geniale an Gott ist, selbst wenn du bisher 20 Jahre jenseits deiner Bestimmung gelebt hast, Gott kann die Route immer wieder neu kalibrieren. Gott ist wie ein Navi in deinem Leben. Ja? Du fährst falsch, das Navi berechnet einfach die Route neu. Du musst halt ein bisschen anders fahren, es dauert ein bisschen länger, aber du kommst zum Ziel an, wenn du dem Navi folgst. Und Gott ist genau so. Selbst wenn du an bestimmten Punkten falsch abgebogen bist, berechnet Gott die Route neu. Das heißt, du kannst von dem Punkt, wo du jetzt stehst, sozusagen dir von Gott die Route zeigen lassen, wo möchtest du, dass ich in einem Monat bin, in einem Jahr bin, in zwei Jahren, in fünf Jahren, was möchtest du, dass ich als nächstes tue auch, ja? Und das aktivieren wir in einer kompletten Lehreinheit, die ich immer mal wieder auch schon in der Glory Life Schule, oder was heißt immer mal wieder, ich glaube ein oder zweimal habe ich in der Glory Life Schule schon mal drüber gelehrt, aber auch schon sonntags in den Sonntagsgottesdiensten. Das wird darin aktiviert und normalerweise mache ich das auch als Teil der Söhne der Herrlichkeit Advanced, wobei das eben dann nochmal zusätzlich jetzt Zeit brauchen würde, das kriegen wir heute nicht hin. Und es ist auch nur ein Antippen in diesem Seminar. Das Ausführliche bekommst du hier in diesen zwei Lehrsets. Das eine ist nochmal ein bisschen ausführlicher wie das andere. Das eine ist fünfteilig, das andere ist achtteilig. Ja? Und in diesem Lehrset, das eine heißt Träumen mit Leidenschaft, das andere heißt Entfache den göttlichen Traum in dir. Deswegen möchte ich dir das gerne speziell an der Stelle ans Herz legen. Du hast dich schon gemeldet, okay, du darfst den Traum entfachen, Halleluja. Und du darfst den anderen, die träumen mit Leidenschaft, okay? Gibt's, halt, das ist für sie, genau, ja, okay. Halleluja. Okay, also das gibt's am Büchertisch. Ich habe extra mehr Exemplare mitgenommen, weil das, glaube ich, ist eine sehr gute Sache, auch um das, was wir jetzt aktiviert haben, dieses zur Ruhe kommen vor Gott und wirklich sehen in die Räume. Genauso kannst du das aktivieren, wirklich für dieses in Kontakt kommen mit dem Buch des Lebens für dich, mit den Träumen, die Gott für dein Leben hat. Und da kann ich dir diese beiden Sets empfehlen. Okay, gut. Jetzt wollen wir einfach zum Schluss, wollen wir ein bisschen noch sprechen über das Thema Söhne der Herrlichkeit und Engel. Halleluja. Wie ist die Beziehung zwischen Söhnen der Herrlichkeit und den Engeln? Was ist die Position von Engeln und was ist die Position von Söhnen der Herrlichkeit? Ich habe irgendwann im Laufe des Tages, habe ich schon mal zwischendurch mal eingestreut, dass sich die Herrlichkeit generell, die Substanz der Herrlichkeit, der Raum der Herrlichkeit und Engel zueinander ähnlich verhalten wie ein Teich mit Wasser und Fische. Das heißt, wenn du ein Wasserteich hast, irgendwo in der Natur, mit gutem, gesundem Wasser, davon gehen wir jetzt mal aus, dann wirst du irgendwann mal in diesem Teich auch Fische finden. Richtig, irgendwann wird sich deine Fischpopulation entwickeln, also hier in unserem Breiten jedenfalls. Ja? So, wenn du einen Teich hast, in dem Fische drin sind, entsprechende Zahl von Fischen, und du schöpfst zum Beispiel aus diesem großen Teich, wo viele Fische drin sind, du schöpfst eine Badewanne mit Wasser raus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht zumindest ein Fisch in der Badewanne ist, relativ hoch, wenn entsprechend viele Fische drin sind. Ja? Amen. Genauso ist es mit der Herrlichkeit Gottes und den Engeln. Wenn du eine Teilmenge sozusagen der Substanz der Herrlichkeit des Himmels in einem Raum manifest hast, also sich das manifestiert, so wie heute schon an mehreren Punkten sich die Herrlichkeit Gottes manifestiert hat, dann kannst du immer davon ausgehen, dass in dem Moment auch Engel mit im Raum sind. Weil die Engel und die Herrlichkeit Gottes gehören eng zusammen. Wenn du irgendwo einen Engel siehst, manchmal sieht man ja Engel im Geist, nicht immer sieht man sie, manchmal nimmt man sie einfach wahr, aber wenn du irgendwo einen Engel wahrnimmst oder siehst, dann kannst du dir umgekehrt sicher sein, dass die Herrlichkeit Gottes da ist, jedenfalls, wo der Engel ist. Ja, weil das Umgekehrte auch bei dem Teich mit den Fischen ist so, du findest auf die Dauer keine lebenden Fische ohne Wasser. Amen. Das heißt, Engel halten sich im Raum der Herrlichkeit auf, weil sie anders gar nicht überleben. Engel sind wie Fische in Bezug auf das Wasser, so sind Engel in Bezug auf die Herrlichkeit. Das heißt, wo Engel sind, ist die Herrlichkeit Gottes. Und wo die Herrlichkeit Gottes ist, da sind auch Engel. Mal mehr, mal weniger. Das kommt immer darauf an, auch welche Art von Herrlichkeit und worum es geht. Ja. Aber auf jeden Fall hängen Engel und die Herrlichkeit Gottes aufs engste miteinander zusammen. Das heißt, wir können letztendlich nicht über Söhne der Herrlichkeit sprechen, ohne auch über die Engel zu sprechen, weil die sind automatisch mit dabei. Und ich meine, okay, wir können sie ignorieren, können einfach so tun, als wären sie nicht da, aber sie sind uns ja gegeben, um uns zu helfen. Ja, also eine wichtige Bibelstelle zum Thema Engel findest du ja zum Beispiel in Hebräer Kapitel 1, gleich am Anfang. Ich lese das mal aus der Neues Leben Übersetzung, weil da ist das, finde ich, immer besonders deutlich, diese Stellen. Aus dem Hebräerbrief. Halleluja. Da sagt er, Hebräer 1 ist es? Ach so, Vers 5. Okay, hast du schon gefunden? Bist du dir sicher? Vers 7 meinte ich. Da heißt es, von den Engeln heißt es, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Ja? Das ist das eine. Und das zweite ist Vers 14. Genau, das ist eigentlich der eigentliche Vers. Vers 14. Denn Engel sind nur Diener. Sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die Rettung erben werden. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, sie sind dienstbare Geister für die, die das Heil erben sollen. Ja, also es sind Diener. Ja. Das heißt, ja, wie ist es mit Dienern? Wenn du Diener hast, wenn du, also früher hat man ja Diener mehr gehabt, ja, in deinem Haushalt, wenn du Diener hast in deinem Haushalt, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst die Diener halt einfach in der Ecke sitzen lassen und trotzdem bezahlen, ja, und ihnen halt keine Aufträge geben, dann sitzen sie halt da und trinken Kaffee. Oder du kannst ihnen sagen, hey, Wäsche waschen oder Essen decken oder abwaschen oder was auch immer. Und dann haben sie Aufträge. Und so ist es auch mit den Engeln. Viele Christen haben einige arbeitslose Engel um sich herum. Ja, es ist so, weil tatsächlich ist so, die Bibel sagt uns, dass Gott für jeden Menschen Engel ordiniert hat. Ja? Mindestens einen Schutzengel auf jeden Fall, ja, weil das heißt es im Wort Gottes. Aber ich glaube, mehr Engel. Ich glaube, dass Gott jedem Menschen mindestens zwei, drei Engel, je nachdem. Ich glaube, dass auch die Zahl der Engel, die er dir zuteilt, mit der Zeit zunehmen kann. Je mehr Gott dich gebraucht im Dienst, umso mehr verschiedene Engel brauchst du. Okay? Gut. Aber jetzt lass uns einfach ein bisschen drüber sprechen. Was ist die Position der Engel genau? Okay. Hier fangen wir jetzt mal an mit, also grundsätzlich natürlich erstmal ganz grundsätzlich, die Engel stehen Gott extrem nahe, ja, also im Sinne von räumlich nahe. Sie sind im Raum der Herrlichkeit, haben wir gerade schon gesagt. Das heißt, sie sind einfach in dieser Dimension zu Hause, ja. Aber es ist auch klar, Engel stehen eindeutig unter Gott. Das macht die Bibel immer deutlich. Somit ist von Anfang an klar, wir beten keine Engel an. Niemals. Ja, einmal wollte Johannes in der Offenbarung den Engel anbeten und da hat der Engel gesagt, nee, tu das nicht, ich bin auch nur dein Mitknecht. Ja, also mit anderen Worten, ich bin auch nicht mehr als du, ich bin halt ein Engel, aber bete mich nicht an, nur weil du diese starke Herrlichkeit spürst, weil ich aus der Herrlichkeit komme. Das heißt, Engel stehen auf jeden Fall unter Gott, aber sie sind sehr kraftvoll in ihrer Erscheinung, sehr machtvoll, weil sie einfach permanent mit dieser Substanz der Herrlichkeit zu tun haben, da drin eingeweicht sind sozusagen. Okay? Wenn wir uns jetzt die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen anschauen, dann stellen wir fest, wenn wir uns das Verhältnis zwischen den Engeln und zum Beispiel den Männern und Frauen Gottes im Alten Bund anschauen, dann stellen wir fest, im Alten Bund war ganz klar, die Engel standen über den Menschen. Ja. Einmal von ihrer Macht und von ihrem überhaupt, wie sie aufgetreten sind, war ganz klar, jemand wie Abraham oder so, der hat sich verneigt vor den Engeln vor einem Engel. Josua ist zu seinen Füßen gefallen, hat die Schuhe ausgezogen und so weiter, als der Engel erschienen ist. Manche sagen ja auch, es war Jesus, der ihm erschienen ist. Wie auch immer, ist letztendlich egal. Aber entscheidend ist, im Alten Bund ist ganz klar, die Engel stehen über dem Menschen. Okay? Jetzt leben wir aber im Neuen Bund. Wie sieht es jetzt im Neuen Bund aus? Und da gehen wir nochmal nach Hebräer 1,1 und jetzt Vers 4. Da ist nämlich zunächst mal die Rede von Jesus und den Engeln, ja, nämlich der Sohn Gottes, heißt es hier, also der Sohn Gottes, hier ist von Jesus die Rede. Gottes Sohn ist weit mächtiger als die Engel. Also Jesus ist weit mächtiger als die Engel. Gut, du sagst es ja klar, ist ja auch Gott, ne? Ja, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir das hier festhalten. Gottes Sohn ist weit mächtiger als die Engel, so wie auch der Name, den Gott ihm gab, viel erhabener ist als ihre Namen. Denn Gott hat zu keinem Engel gesagt, was er zu Jesus sagte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und weiter sagte Gott, ich werde sein Vater sein und er wird sein Sohn sein. Und als Gott der Welt seinen erstgeborenen Sohn zeigte, sprach er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Okay? Das heißt, die Engel sind definitiv unter Jesus. Amen. Halleluja. Allerdings, und das ist auch interessant, Hebräer 2, Vers 9, steht noch was Interessantes, kleine Einschränkung. Und zwar heißt es, ich lese mal ab Vers 8b, heißt es, wenn er ihm Macht, er spricht von Jesus, wenn er ihm Macht über alles gegeben hat, dann gibt es nichts, worüber er nicht herrscht. Aber noch sehen wir das alles nicht. Doch Jesus sehen wir, der für eine kurze Zeit, jetzt pass auf, der für eine kurze Zeit geringer gemacht wurde als die Engel und nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er für uns den Tod auf sich nahm. Das heißt, indem Jesus seine Herrlichkeit beim Vater aufgegeben hat und wirklich ganz Menschensohn wurde, er blieb Gott von der Position her, aber er gab sozusagen alle diese Vorrechte auf, wurde er für eine Zeit unter die Engel gegeben. Das steht hier, für eine Zeit wurde er unter die Engel gegeben, weil er die Vorrechte seiner Göttlichkeit abgelegt hat. Warum hat er sie abgelegt, die Vorrechte seiner Göttlichkeit? Damit wir göttlich werden könnten. Damit wir Gottes Söhne wurden, wurde er Menschensohn. Ja, manchmal sage ich auch so, der Tausch ist, Gottes Sohn in der Herrlichkeit des Vaters wurde zu einem Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, damit wir, die wir Menschensöhne waren, außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, zu Gottes Söhnen würden in der Herrlichkeit des Vaters. Also das ist der gewaltige Tausch. Amen. Jesus hat seine Herrlichkeit aufgegeben, damit wir die Herrlichkeit gewinnen. Kannst du sehen? Okay, und jetzt, wie ist es jetzt mit uns? Wir sind ja Söhne Gottes durch ihn. Und 1. Johannes 4,17 hatte ich heute schon zitiert, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Das heißt, nach dem Geist nach, wir haben es ja heute immer davon gehabt, wir leben im Geist, dem Geist nach haben wir dieselbe Herrlichkeit empfangen, die Jesus vom Vater bekommen hat. Johannes 17,22. Wir haben dieselbe Dimension der Herrlichkeit empfangen, im Geist, dem Geist nach. Ja, wir haben dieselbe Herrschaft empfangen. Ja, Psalm 8, Vers 6 habe ich vorher vorgelesen. Wir sind wenig geringer gemacht als Gott, ja, als Elohim. Okay? Wir haben dieselbe Herrlichkeit empfangen. Im Geist. Als Söhne und Töchter des neuen Bundes hier auf der Erde braucht natürlich unsere Seele noch Erneuerung, braucht unser Körper noch Erneuerung. Wir sind noch sterbliche Menschen. Deswegen sage ich, im Geist sind wir diese Söhne der Herrlichkeit. Im Geist sind wir wie Jesus ist. Aber wir brauchen noch Erneuerung. Am Ende allerdings, wenn wir mit Jesus endgültig sozusagen in der ungetrübten neuen Schöpfung sein werden, also wenn der neue Himmel und die neue Erde entsteht, dann sagt Paulus etwas so Spannendes wie in 1. Korinther 6, Vers 3. Er sagt nämlich, oder wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Das ist ein interessanter Satz. Oder wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Das heißt, es kommt eine Zeit, wo wir mit Jesus in einer Position sein werden tatsächlich. Ich meine, richten kannst du nur jemand, über dem du stehst. Das ist ja logisch. Ja? Das heißt, wir kommen in eine Zeit, wenn eben der neue Himmel, die neue Erde kommt, wenn sozusagen unser Leben vollendet ist in Jesus, dann werden wir mit Jesus herrschen und dann werden wir mit Jesus sogar Engel richten. Wofür werden wir sie richten? Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt Spekulation, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du zum Beispiel dann einige deiner dienstbaren Geister darüber beurteilen wirst, wie gut sie ihren Job gemacht haben. Du wirst sagen, wow, zum Beispiel damals, was ich vorher erzählt habe mit dem Beil und dem Samtkissen, ja, wow, damals hast du mich echt gut bewahrt, mein Schutzengel. Ja. Oder irgendeine andere Geschichte, du hattest vielleicht beinahe einen Unfall, dann sagst du, wow, das hast du gut gemacht. Ja. Offensichtlich gibt es eine Beurteilung für Engel. Offensichtlich gibt es sogar ein Gericht für Engel. Und offensichtlich, sagt Paulus, sind die Söhne Gottes diejenigen, die Engel richten werden. Hebräer 1 macht uns deutlich, dass wir letztendlich in derselben Wesensklasse wie Engel zu Hause sind. Nicht wie Engel, wie der Sohn Gottes zu Hause sind. Also eben nicht in derselben Wesensklasse wie Engel, sondern in derselben Wesensklasse wie der Sohn Gottes. Unsere Wesensklasse ist nicht Engel. Söhne sind aus der Sicht Gottes mehr als Engel. Gott wollte Söhne, Engel wollte er auch, aber das sind einfach dienstbare Geister, sie sind um ihn herum, aber zu denen hat er nicht die Beziehung von Vater und Sohn. Steht das eine andere Beziehung? Gott wollte Familie haben. Und die Familie sind wir. Das heißt, im Zentrum der Aufmerksamkeit Gottes stehen nicht Engel, sondern im Zentrum der Aufmerksamkeit Gottes stehen die Söhne Gottes. Du stehst im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Um dich geht's, Gott. Engel sind sozusagen ein Stück weit Mittel zum Zweck, um seine Pläne auszuführen, aber im Zentrum steht der Sohn. Deswegen wurde Gott auch Mensch und nicht Engel. Jesus kam nicht als Engel. Deswegen beten wir auch keine Engel an. Ja? sondern Jesus kam als Mensch. Und er kam als Mensch, weil Gott wollte, weil Gott Söhne haben wollte, weil Gott uns wollte. Okay? Halleluja. Preis den Herrn. Aber zu seinem Sohn spricht der Hebräer 1, Vers 8, aber zu seinem Sohn spricht er, dein Thron, o Gott, steht für immer und ewig. Die Herrschaft deines Reiches ist eine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o Gott, sagt er zu Jesus, zum Sohn, hat dein Gott, der Vater, dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Und Herr, am Anfang hast du das Fundament der Erde gelegt, der Himmel ist das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, aber du bleibst. Sie werden veralten wie ein Gewand. Du wirst sie wechseln wie ein Kleidungsstück und sie werden fort sein. Doch du bleibst für immer und ewig derselbe, deine Jahre haben kein Ende. Und Gott hat nie zu einem Engel gesagt, setze dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deinen Füßen mache. Denn Engel sind nur Diener, sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die Rettung erben werden. Halleluja. Das heißt, und das finden wir dann in Hebräer 2, ich lese es gleich, das heißt, Hebräer 1 macht deutlich, der Sohn ist von Anfang an in einer höheren Wesensklasse als die Engel. In diese Wesensklasse sind wir dem Geist nach bereits hineinversetzt, aber weil wir noch der Erneuerung bedürfen, tragen wir teilweise noch nicht die gleiche Dimension, wie ein Engel sie trägt. Deswegen erscheinen sie uns als gewaltige, kraftvolle, mächtige Herrlichkeitswesen, ja, weil wir eben noch sozusagen in diesem Prozess der Erneuerung sind und auch noch nicht so viel Herrlichkeit tragen können, wie ein Engel sie tragen kann, weil eben bei uns noch diese Erneuerung ansteht. Oder je mehr wir erneuert sind, umso mehr können wir tragen. Aber die Engel sind uns schon jetzt gegeben als dienstbare Geister. Und jetzt kommt's. Und eben eines Tages werden wir voll und ganz die Position einnehmen über den Engeln. Ja? Und das wiederum Hebräer 2, lesen wir Vers 5 bis 13. Hebräer 2, Vers 15 bis 13. Außerdem sind es nicht die Engel, denen er die zukünftige Welt, von der wir hier sprechen, unterstellt hat. Jetzt kommt es, wem hat er die zukünftige Welt unterstellt? Denn an einer Stelle in der Schrift heißt es, und jetzt zitiert er Psalm 8, was wir vorher heute Nachmittag schon hatten, was ist der Mensch, dass du an ihn denken und der Sohn des Menschen, dass du für ihn sorgen solltest? Für eine kurze Zeit hast du ihn geringer. Hier steht es als die Engel gemacht. Wie gesagt, im Urtext steht als Gott gemacht und hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihm Vollmacht über alles gegeben. Wenn er ihm, und jetzt spricht er eben hier vom Menschen, er spricht hier nicht von Jesus, sondern er spricht vom Menschen. Er sagt, wenn er ihm Macht über alles gegeben hat, dann gibt es nichts, worüber er nicht herrscht. Also auch die Engel. Ja, es gibt nichts, worüber er nicht herrscht. Und dann sagt er, und jetzt kommt die Einschränkung, aber noch sehen wir das nicht alles, ja, weil wir noch im Zustand der Erneuerung sind. Doch, wir sehen Jesus, der für eine kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde und nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er für uns den Tod auf sich nahm. Durch die Gnade Gottes hat Jesus für alle Menschen auf der ganzen Welt den Tod erlitten, denn Gott hat den Gott, für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Nicht mit vielen Engeln in erster Linie, sondern mit vielen Kindern. Doch damit Jesus ihre Rettung bewirken konnte, musste Gott ihn durch sein Leiden vollkommen machen. So haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Deshalb schämt sich Jesus nicht, sie seine Brüder zu nennen. Denn er sprach zu Gott, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkünden. Ich will dich vor der ganzen Gemeinde ehren. Er sagt auch, ich will Gott vertrauen und weiter hier bin ich zusammen mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Also, mit anderen Worten, er sagt, Jesus ist uns als Söhnen der Herrlichkeit den Weg vorangegangen. Für eine kurze Zeit wurde er unter die Engel gesetzt, so wie wir jetzt noch für eine kurze Zeit unter den Engeln sind. Aber so wie er jetzt in die Position über die Engel eingegangen ist, in seine Herrlichkeit, so werden wir eines Tages den vollen Platz über den Engeln einnehmen und deswegen Engel richten. Manche gucken mich an. Ne? Das ist die Bibel. Amen. Halleluja. Oder wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Amen. Wir werden mit Jesus herrschen und die Engel werden unter uns sein, weil Gott hat dem Sohn das Reich anvertraut. Du bist im Sohn als Gläubiger. Du bist ein Sohn. Gott hat den Kindern, er wollte Kinder haben, er wollte seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Die Engel, schön und gut, aber was ihn wirklich interessiert, sind Kinder. Und Kinder müssen solche sein, die freiwillig sich entscheiden. Engel haben sich nicht freiwillig entschieden, sondern Kinder müssen solche sein, die sich freiwillig entscheiden für die Herrlichkeit Gottes, für den Vater. Und deswegen können es nur gefallene Menschen sein, ursprünglich gefallene Menschen, die sich aber jetzt entscheiden für Jesus und damit für das Leben in der himmlischen Herrlichkeit. Und die sind für Gott so kostbar, dass er sagt, jawohl, unter ihre Füße lege ich alles, was ich geschaffen habe. Dazu gehört mein ganzes Reich der Herrlichkeit und dazu gehören alle Engel. Amen. Das heißt sozusagen, was uns betrifft als neutestamentliche Christen, wir sind sozusagen in einer Zwischenzeit. Ja, im Alten Testament war noch ganz klar, die Engel waren über den Menschen. Jetzt hat Jesus das Erlösungswerk vollbracht. Wir sind Söhne, wir sind Kinder Gottes. Somit sind wir eigentlich im Geist bereits in einer Position über den Engeln. Aber wir brauchen noch Erneuerung, deswegen ist es noch nicht vollkommen offenbar. Aber es wird offenbar mit Jesus in dem Moment, wo alles erfüllt ist. Könnt ihr es sehen? Das bedeutet, und warum sage ich das alles? Ich sage das, weil es bedeutet, dass wir tatsächlich eine enorme, auch jetzt schon, in dieser Zwischenzeit, schon eine enorme Verantwortung haben in Bezug auf das, was Engel tun oder nicht tun. Wir interagieren jetzt schon mit Engeln und können dadurch Dinge bewirken, dahingehend, dass wir eben etwas von dem, was Gott für diese Erde bestimmt hat, hier auf diese Erde bringen, mit Hilfe der Engel. Wir müssen uns der Hilfe der Engel bewusst werden. Wir sind uns dieser Hilfe oft viel zu wenig bewusst. Und damit meine ich nicht nur, wenn ich sage, wir sind uns der Hilfe der Engel bewusst, meine ich nicht mehr, okay, wir sind uns bewusst, sie sind irgendwie da, ist schön, dass sie auch da sind, hallo, ihr Engel, schön, dass ihr auch da seid, preis den Herrn, gut, dass wir das auch nochmal erwähnt haben, dass Engel da sind, sondern tatsächlich müssen wir sehen, wir haben tatsächlich Vollmacht und Autorität schon jetzt als Söhne und Töchter Gottes, Engel zu aktivieren. Sie sind nämlich dienstbare Geister. Wir aktivieren Engel. Sag mal, ich kann Engel aktivieren. Das heißt, obwohl sie vielleicht eine größere Kraft oder Herrlichkeit momentan tragen, weil sie einfach direkt in der Herrlichkeit Gottes sind, werden sie trotzdem aktiviert durch etwas, was du tust oder nicht tust. Amen. Oder nicht aktivierst. Deswegen jetzt ganz wichtig, jetzt müssen wir uns anschauen, wie aktivieren wir Engel? Wie von euch wollen mehr Aktivität von Engeln in ihrem Leben erleben? Ja? Halleluja. Wie aktivieren wir Engel? Okay, das Erste ist ganz einfach. Lobpreis und Anbetung setzt die Herrlichkeit Gottes frei, haben wir heute schon gehört. Psalm 22, Vers 4, im Lobpreis seines Volkes wohnt Gott. Lobpreis im Geist und in der Wahrheit. Ja. Wo die Herrlichkeit Gottes ist, habe ich jetzt gesagt in dieser Stunde, da sind Engel nicht weit. Das heißt, Lobpreis und Anbetung im Geist und in der Wahrheit setzt Engel frei. Wenn du Gott lobst und preist im Geist und in der Wahrheit, das heißt also nicht einfach nur Lieder singst, die dir gefallen, so oh, ich pfeife ein Liedchen, sondern wirklich sagst, so, ich richte mich aus und Herr, ich preise dich mit diesem Lied und ich gehe da voll rein. In der Wahrheit heißt, mit Körper, Seele und Geist, voll in Einheit, preise ich und lobe ich den Herrn. Also nicht nur so, oh, groß bist du Herr oder irgendwie sowas. Verstehst du? In der Wahrheit, weißt du, das ist uns manchmal nicht klar, was es heißt. Wir beten in der Wahrheit an, heißt, ich bin tatsächlich eins mit dem, was ich singe. Ja. Verstehst du? Das ist wichtig. Manchmal, ich nehme mich da nicht aus, wie viele von euch haben sich schon mal ertappt, dass du einfach irgendein Lied im Lobpreis so mitgemurmelt hast, aber du warst mit deinen Gedanken ganz woanders. Sagen wir mal ganz ehrlich, oder? Okay, es war dann nicht im Geist und in der Wahrheit in dem Moment, tut mir leid. Das ist so. Okay, und das ist, sag mal, wenn es bei dieser Art von Lobpreis bleibt, setzt es nicht wirklich die Herrlichkeit Gottes frei. Aber wenn wir wirklich, und du kannst dich immer wieder neu entscheiden, wenn du merkst, okay, jetzt bin ich hier wieder irgendwie abgerutscht, dann gehst du wieder voll rein und sagst, umso mehr, ich gehe rein, ich preise den Herrn mit ganzem Herzen, mit allem, was in mir ist. Und wenn es heißt, so, und ich hebe meine Hände, dann hebe ich meine Hände. Verstehst du? Das ist ja logisch. Es ist ja blödsinnig, dazustehen und zu sagen, ich hebe meine Hände und preise dich. Und dann hebst du die Hände nicht. Das ist nicht in der Wahrheit. Okay? Ja, du sagst, ich hebe innerlich meine Arme. Ja, okay, ja. Ja, okay. Ja, gut. Du weißt es selber, was gemeint ist, wenn du wirklich dabei bist und wann nicht. Ja? Okay, also Lobpreis und Anbetung setzen Engel frei. Was auch Engel freisetzt, das kannst du in Apostelgeschichte 10, Vers 4 sehen, Cornelius, ja, der Mann Cornelius, der Heide Cornelius, hat Engel freigesetzt, dass sie zu ihm kamen und dann auch zu Petrus kamen und diese Begegnung vorbereitet hat, dass wirklich die Heiden das Evangelium gehört haben. Was hat es freigesetzt? Apostelgeschichte 10, Vers 4 sagt der Engel ganz klar, was es freigesetzt hat. Er sagt, zwei Dinge hat Gott wahrgenommen und deswegen sende ich dir, oder deswegen ist dir der Engel gesandt. Das erste ist deine Gebete und das zweite ist dein Geben. Dein Gebet und dein, in dem Fall steht das Wort Almosen, also dein Geben an die Armen, das war damals einfach, gerade bei den Heiden war das die einzige Art des Gebens. Die kannten keinen Säen und kannten auch keinen Zehnten oder irgendwas, das kannten die Heiden ja alles nicht. Ja, also, aber er war großzügig im Geben, das hat das Herz Gottes berührt und Engel freigesetzt und er war im Gebet. Ja. Also Gebet und Geben, die zwei Gs, sage ich mal, Gebet und Geben setzt Engel frei. Das ist schon mal bewusst gemacht, dass wenn wir hier eine Sammlung einnehmen und du tust wirklich das, was dir der Heilige Geist gezeigt hat, dass du deinen Engel freisetzt. Das ist so. Also natürlich setzt du keine Engel frei, wenn du sagst, okay, jetzt kommt bitte die Sammlung, machen wir immer so seit 20 Jahren, immer wenn die Sammlung kommt, gebe ich 5 Euro. Das ist wahrscheinlich nicht das Gebet, das Geben, was Engel freisetzt. Ja? Oder früher, ich war früher als Kind, sind wir in die Landeskirche gegangen mit meinen Eltern und dann war es immer so, wenn der Gottesdienst zu Ende war, dann hat mein Vater immer ein 10-Pfennig-Stück rüberwachsen lassen an jeden von uns. Und dann hat jeder 10 Pfennig in die Opferbüchse reingeworfen. Später haben wir es dann auf 50 Pfennig erhöht. Ja. Also es war enorm großzügig. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht das Geben, was Engel freisetzt, sondern hier meint der Engel bei Cornelius offensichtlich schon eine andere Dimension von Geben, ja, was wirklich das Herz Gottes bewegt hat. Also Gebet und Geben setzt Engel frei. Und dann, ganz wichtig, das Sprechen des Wortes Gottes setzt Engel frei. Das Sprechen des Wortes Gottes setzt Engel frei. Psalm 103, Vers 20 bis 21. Ja, David betet hier, das ist im Psalm Davids, und er sagt, preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes. Und die King James Übersetzung, die ist da sehr, sehr gut. Er liest sie nämlich so, preist den Herrn alle seine Engel, die seine Befehle ausführen, indem sie der Stimme seines Wortes lauschen. Das finde ich eine geniale Übersetzung, weil es drückt aus, was Engel tatsächlich tun. Engel lauschen, ob sie die Frequenz des Himmels auf deinen Lippen hören. Und die Frequenz des Himmels ist immer das Wort Gottes. Dämonen lauschen übrigens auch. Also wenn du zum Beispiel den ganzen Tag rumfluchst und über irgendwelche Leute schimpfst und dich beschwerst und jammerst und was weiß ich und was tust, dann nehmen Dämonen diese Frequenz als ihre Frequenz wahr und sagen, ah, da fühle ich mich wohl, das zieht mich an, da will ich hin. Ja? Das willst du aber nicht. Deswegen musst du darauf achten, was du sprichst. Engel nehmen wahr, wenn du das Wort Gottes aussprichst. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass du die Bibel liest, sondern damit meine ich, dass du im Glauben das Wort Gottes proklamierst, aussprichst, auch in deinem normalen Reden vom Geist des Wortes Gottes inspirierte Aussagen sprichst. Das zieht Engel an. Manchmal entgegen deinen Gefühlen. Du fühlst dich vielleicht zum Jammern, aber du sagst, ich freue mich im Herrn alle Zeit. Und deine Seele muckt und dann sagst du, und abermals sage ich dir, Seele, freue dich. Und weißt du, wenn du das tust, dann werden dir Engel zur Hilfe kommen. Vielleicht wird dich ein Engel ein bisschen kitzeln, damit du ein bisschen mehr Freude kriegst oder was auch immer. Sie sind dienstbare Geister. Was du aussprichst, schau mal, heute haben wir schon über viele Räume gesprochen und viele Räume freigesetzt. Immer wenn wir über Räume sprechen oder wenn wir Zeugnisse aus Räumen erzählen, dann werden Engel angezogen, die mit diesen Räumen in Verbindung stehen. Zum Beispiel gerade was die kreativen Wunder angeht, das ist hier mal eine ganz interessante Erfahrung. Da war ich in so einem Raum oder in so einer geistlichen Dimension, wo ich wirklich Gott fragen konnte und sagen konnte, wie heißt denn, oder sag mir einen Namen von einem Engel, den du mir zugeteilt hast. Woher weißt du das? Habe ich mal erwähnt, tatsächlich, okay. Gut, ist schon lange her, okay, du hast es mir gut gemerkt. Super, ja. Also jedenfalls, das war nicht der einzige, aber ich hab tatsächlich Gott gefragt und er hat mir nacheinander verschiedene Namen gesagt von Engeln und ich bei keinem von diesen Namen konnte ich irgendwas mit anfangen, dachte ich, keine Ahnung, was soll das? Und dann habe ich es nachgeschlagen und einer dieser Engel, genau, das war der, hat Gott gesagt, einer deiner Engel heißt Faber. Da dachte ich, Faber? Ich kenne nur Homo Faber von Max Frisch, das ist irgend so ein Buch und dann Faber Castell fiel mir noch ein, die Buntstifte, ja. Also dachte ich, Faber, was heißt Faber? Und dann hat er gesagt, schau es nach, was Faber heißt. Und dann habe ich es nachgeguckt und Faber ist lateinisch und heißt Handwerker. Handwerker. Und dann wusste ich sofort, das ist der Engel, der mich begleitet, wenn wir in den Raum für kreative Wunder reingehen. Das sind die Engel, die schrauben da rum und tun das Metall raus und das sind Handwerkerengel, die tun die Knochen wieder zusammen. Wie Chirurgen sind ja auch Handwerker im Endeffekt, ne? Das ist nichts anderes. Ja. Ich meine, mein Schwiegervater, Gott, er ist jetzt beim Herrn, aber der hat in seinem Leben, glaube ich, 2 künstliche Hüften gekriegt oder 3 sogar, ja. 3, also natürlich war es dann wieder die alte, die er dann wieder neu ist. Also er hat nicht 3 Hüften gehabt. Aber ja, der hat es gehört, der war nur örtlich betäubt, der hat gehört, wie die Säge, wie die Kreissäge so seinen Knochen durchgesägt hat. Das ist wirklich, wie in der Schreinerei geht es dazu. Ja. Also es sind Handwerker. Chirurgen sind Handwerker und es gibt Handwerker, Engel offensichtlich. Und Gott hat mir einen Engel in meinem Dienst zur Seite gestellt, der Faber heißt. Und der ist zuständig für die handwerklichen Sachen. Preis den Herrn. Dachte ich, wow, danke Jesus. Und so hat er mir verschiedene Engel gezeigt mit verschiedenen Namen, wo ich direkt relaten konnte, also in Beziehung setzen konnte zu dem, was Gott in meinem Dienst tut. Und dann wusste ich, okay, das ist der für das und der für das, weil der Name einfach die entsprechende Bedeutung hat. Ich wusste das nicht, als er mir den Namen gesagt hat. Keine Ahnung, was das bedeutet, Faber. Und auch die anderen Namen, die er mir gesagt hat, keine Ahnung. Aber dann, als ich es nachgeschlagen habe, hat es alles Sinn gemacht. Verstehst du? Das heißt, Gott weist dir Engel zu, gemäß auch dem Dienst, in dem er dich gebraucht. Ich glaube, dass Gott im Laufe der Jahre die Zahl der Engel in meinem Leben erweitert hat. Ich war nicht immer in diesem kreativen Raum unterwegs. Das hat Gott, ich glaube, 10 Jahre oder 11 Jahre her, dass Gott wirklich diesen Raum dauerhaft geöffnet hat. Ich vermute mal, dass seither der Faber dabei ist. Ja, vorher war er nicht dabei. Ja, dann hat Gott ihn zugeteilt. Ja. So, verstehst du? Das heißt, Engel bringen bestimmte Wirksamkeiten mit sich und sie werden aktiviert durch unsere Worte. Deswegen, wann immer ich über die Räume der kreativen Wunder spreche, im Glauben, werden die entsprechenden Engel freigesetzt. Und so ist es bei dir auch. Du setzt Engel frei durch dein Reden. Wenn du zum Beispiel davon sprichst und sagst, okay, Halleluja, Gott ist mein Versorger, mein Gott wird allen meinen Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wenn du die Verheißungen des Wortes Gottes über deine Finanzen proklamierst und sagst, jawohl, der Reichtum der Nationen wird mir dienen, weil das Wort Gottes es sagt, der Reichtum der Sünder ist aufbewahrt für den Gerechten, dann setzt du in dem Moment Engel in Bewegung, die genau das ausführen, was du sprichst. Ohne dass dir das tatsächlich oft bewusst ist, aber nach dieser Stunde ist dir es mehr bewusst, dass du Engel freisetzt. Und du kannst sogar so weit gehen und Engel bewusst freisetzen. Ja, du kannst sogar Engeln Aufträge geben. In allem Respekt und mit aller Ehrfurcht vor Gott, aber du kannst ihnen Aufträge geben. Schau, David hat zum Beispiel den Engeln, hier im Psalm 103, hat er den Engeln den Auftrag gegeben, den Herrn zu preisen. Ist das mal aufgefallen? Er hat gesagt, preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft. Das heißt, er hat dem Engel, schon David, der war noch nicht mal ein Sohn, der hat den Engel den Auftrag gegeben, den Herrn zu preisen. So können auch wir Engeln tatsächlich Aufträge geben. Wir können sagen, okay, ihr Heerscharen, geht mir voran, da wo ich hinkomme und wo vielleicht ein Kampf bevorsteht, geht schon mal voran und haut schon mal die geistliche Welt zurecht. Als Beispiel, weil es gibt Kriegsengel natürlich, ja. Es gibt Kampfengel, es gibt Heerscharen, es gibt unterschiedliche Arten von Engeln. Da werde ich jetzt heute, so weit werden wir jetzt heute nicht kommen, dass ich da detaillierter drauf eingehe. Ja, ich weiß, schade, aber wir können nicht alles machen. Heute gibt es ja noch mal ein extra Engelseminar. Preis den Herrn. Aber heute geht es mir in erster Linie darum, wirklich, wie setzen wir Engel frei? Die Frage ist, was willst du für Engelsaktivität um dich herum? Entsprechend wähle deine Worte. Willst du Versorgung, sprich die Verheißung der Versorgung. Willst du Heilung, sprich die Verheißung der Heilung. Willst du kreative Wunder, sprich die Verheißung der kreativen Wunder. Was auch immer du willst, welches geschriebene Wort hast du also hier in der Bibel, hast du als Grundlage für das, was du willst? Das sprichst du aus. Was passiert? Die Engel lauschen. Die sagen, oh, da hören wir was. Das aktiviert uns. Da kriegen wir Arbeit. Weißt du, bei Christen, die nie die Verheißung Gottes sprechen und nie was wollen von Gott, sind die Engel arbeitslos. Die stehen da und drehen Däumchen und denken, meine Güte, weißt du, die wollen gern arbeiten. Die sind ja dienstbare Geister, das ist ja ihr Job. Das ist ihre Bestimmung. Ich weiß noch, vor Jahren, das ist schon ein paar Jahre her, hat man eine Konferenz bei uns und dann hat damals der Mann Gottes, der damals bei uns war, der hat es dann gesehen, wie der Engel der Erweckung wirklich so wie aus dem Schlaf erwacht über Deutschland. Also wie wenn er so die Spinnweben abwirft, unter denen er war, und den Staub und all diese Sachen. Das heißt, er war nicht aktiviert offensichtlich. Ja? Amen. Aber durch die Aktivität der Söhne wurde er aktiviert. Das heißt, es macht einen Unterschied, was wir tun als Christen. Da werden Engel aktiviert. Also wir denken manchmal als Christen, wir sind passiv und wir warten darauf, dass Gott irgendwelche Engel schickt. Gott wartet darauf, dass wir uns bewegen und er schickt die Engel. Amen. Und wir können Engel, ich will jetzt nicht sagen, weißt du, verstehe das nicht falsch, wir können nicht Engel kommandieren im Sinne von, okay, Engel, du, ich kommandiere dich dorthin und ich dich, Engel, ich stelle dich dorthin und so weiter. Das ist nicht die Art des Umgangs, das ist keine Art von Ehrfurcht. Aber wir können uns schon bewusst machen, hey, ich bin ein Sohn Gottes und ich setze jetzt Engel frei. Ja? Jesus hat gesagt, als die Jünger ihn verteidigen wollten gegen die Leute, die ihn gefangen nahmen, hat er gesagt, könnte ich nicht meinen Vater bitten und er würde mir 12 Legionen Engel geben? Ja? Das heißt, auf unser Handeln, entweder wir bitten den Vater oder wir setzen selber frei. Beides ist möglich, beides kommt in der Bibel vor. Ja? Auf unser Reden hin werden Engel aktiviert. Schutzengel zum Beispiel. Okay, du kannst sagen, wenn du jetzt, du hast jetzt eine Fahrt auf der Autobahn vor dir zum Beispiel und denkst, oh, wow, wie wird es denn? Sag vorher, okay, ich setze jetzt meine Schutzengel frei. Halleluja, Schutzengel, ich drücke jetzt aufs Gas, ihr müsst schnell fliegen. Amen. Deswegen sagen ja manche, fahren nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Ne? Aber die haben da kein Problem, die können auch 400 Stundenkilometer fliegen, wenn es sein muss, ist kein Problem. Ich meine, wenn du im Flugzeug sitzt, dann brauchst du auch noch einen Schutzengel. Also, kein Problem. Ja. Aber, verstehst du, sie warten drauf, dass wir uns in diesem Raum in Bewegung setzen, im Raum der Herrlichkeit. Wenn wir uns im Raum der Herrlichkeit in Bewegung setzen, werden Engel in Bewegung gesetzt. Engel beginnen sich zu manifestieren, Engel beginnen zugeteilt zu werden, Engel beginnen aktiv zu werden. Die dienstbaren Geister beginnen, ihre Aufträge wahrzunehmen. Halleluja. Somit, oder noch eine Bibelstelle vielleicht, Matthäus 18,18, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Hast du schon mal das unter dem Aspekt betrachtet? Ich meine, könnte es nicht auch sein, dass hier heißt, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein? Könnte es sein, dass sich das vielleicht auf Dämonen bezieht? Ja? Wir binden Dämonen, okay, sodass es im Luftraum gebunden ist. Aber was ist mit dem Lösen? Wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wie wäre es, wenn wir zum Beispiel Engel lösen würden? Einfach freisetzen würden, sagen wir. Okay, wir setzen die Engel Gottes frei, dass sie jetzt uns dahin vorangehen oder vorausgehen. Wir setzen die Engel Gottes für Heilung frei. Wir setzen die Engel Gottes für Versorgung frei. Wir setzen die Engel Gottes für Erweckung frei. Wir setzen die Engel, die Versammlungsengel frei, die Söhne und Töchter zusammenrufen. Das habe ich übrigens vor diesem Wochenende gemacht. Ich habe die Versammlungsengel freigesetzt. Ihr Versammlungsengel bringt einfach all die Leute, die jetzt für dieses Wochenende bestimmt sind, hier rein in den Raum. Amen, die helfen uns. Halleluja, und schau, es ist voll geworden. Preist den Herrn. Amen. Danke, ihr Engel, habt einen guten Job gemacht. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Verstehst du? So natürlich können wir damit umgehen. Weißt du, wir müssen dem Ganzen ein bisschen so die Spookiness wegnehmen. So dieses, oh ja, meine Güte, mit Engeln, oh, da weiß ich auch nicht so genau. Und manche haben dann Angst vor Engeln, oh, da kommen in was rein, dann wird es gefährlich und am Ende beten wir noch Engel an. Nein, im Gegenteil. Weißt du, wenn du wirklich erkennst, wer du als Sohn Gottes bist, dann wird dir nichts ferner liegen, als Engel anzubeten. Warum soll ich als ein Sohn Gottes Engel anbieten, der ich ja wie Jesus bin in dieser Welt? Und der ich am Ende Engel richten werde, wäre ich ja blöd, wenn ich die anbeten würde. Amen. Also wenn jemand Engel nicht anbetet, dann sind es Söhne Gottes, die wissen, wer sie sind. Amen. Und das heißt aber nicht, dass wir als Söhne Gottes uns nicht der Engel bewusst sind und ihrer Bedeutung bewusst sind und dass wir uns vor allen Dingen auch nicht dessen bewusst sind, dass wir es in der Hand haben, sie zu aktivieren. Amen. Halleluja. Wie von euch wollen die Engel Gottes in ihrem Leben aktiviert sein? Preist den Herrn noch mehr. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Ihr könnt das Pad reinmachen, das E-Pad. Halleluja. Danke, Jesus. Also Gott hat uns Das ist Matthäus 16, 19. Jesus spricht da, Gott hat uns die Schlüssel zum Königreich des Himmels gegeben. In Jesus haben wir die Schlüssel. Wir haben die Schlüssel in der Hand, Engel zu aktivieren. Wir haben die Schlüssel in der Hand, himmlische Heerscharen zum Beispiel zu aktivieren. Wir haben die Schlüssel in der Hand. Ja, es gibt auch Engel, die, vielleicht heißen die auch Farber, ich weiß es nicht, aber so Reparaturengel. Verstehst? Technikengel. Also wir haben schon so viele Zeugnisse bekommen, das tun wir manchmal bei uns in der Glory Life Schule auch aktivieren. Und wir sagen, hey, wenn du jetzt gerade einen Gegenstand hast in deiner Umgebung, der kaputt ist, oder vielleicht schon seit Tagen kaputt ist, und du möchtest aber nicht den neu kaufen und du hast nicht den Eindruck, du sollst den neu kaufen, dann nimm jetzt im Glauben und sag jetzt im Glauben in Jesu Namen, ich setze jetzt die Engel Gottes frei, die diesen Gegenstand reparieren. In Jesu Namen. Und dann sage ich manchmal den Leuten so, und jetzt gehst du einfach hin und steckst nochmal den Drucker oder was auch immer oder den Kühlschrank, steck ihn nochmal neu ein. Und schon so oft habe ich das Zeugnis bekommen, ich habe das gemacht und obwohl das Ding Tage oder Wochen oder manchmal sogar Jahre kaputt war, ich habe es gemacht, wie du gesagt hast, und zack, hat es wieder funktioniert. Was ist da beteiligt? Ich war ja nicht mal da in dem Raum, wo dieser Gegenstand ist. Also ich habe nichts gemacht. Wer hat es gemacht? Die Engel. Wir können Engel schicken. Wir können Engel schicken, um Gegenstände, die verloren gegangen sind, wieder herzubringen. So oft, gerade auch in letzter Zeit, wieder einige Zeugnisse. Ja? Wo einfach eine Glory House Leiterin bei uns, das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, aber das war ein besonders starkes Zeugnis, haben wir sie neulich nochmal geben lassen. Sie war im Urlaub gewesen in Spanien, hatte dort ihr Handy verloren oder vergessen oder wie auch immer, jedenfalls nicht mit nach Hause genommen, hat zu ihrer Familie gesagt und hat gesagt, wir glauben, dass die Engel dieses Handy hier zu uns nach Deutschland bringen. Und jeden Tag hat sie das die Familie proklamieren lassen und jeden Tag haben sie die Wohnung abgesucht nach dem Handy und jeden Tag haben sie es nicht gefunden, bis zum 21. Tag. Am 21. Tag haben sie es wieder proklamiert und haben gesagt, das Handy taucht auf und die Engel bringen es zurück. Und dann schaut sie auf die Kommode im Flur, wo sie definitiv 21 Tage lang jeden Tag geschaut haben. Und da liegt das Handy. Amen. Also das kannst du nur übernatürlich erklären. Und weißt du, da gibt es für mich keine andere Erklärung, als die Engel ins Spiel zu bringen. Das waren die Engel. Die haben den Gegenstand dort in Spanien genommen und haben ihn nach Deutschland gebracht. Und die fliegen so schnell, wie das Licht fliegt. Das heißt, sie sind in einem Moment da. Das ist das Geniale. Halleluja. Die sind außer Raum und Zeit. Halleluja. Preis den Herrn. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für den Raum der Engel. Wir danken dir für alle diese wunderbaren Söhne und Töchter der Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr, dass wir wie Fische im Wasser deiner Herrlichkeit sind. Aber danke, Herr, dass es da noch andere Wesen gibt, Herr, in diesem Wasser deiner Herrlichkeit. Und das sind die Engel, Herr. Halleluja. Und auch sie sind wie Fische im Wasser, nur ist es eine andere Sorte von Fischen. Und wir sind die Fische, die dazu bestimmt sind, den Kurs dieser Fische, also der Engel, zu bestimmen, Herr. Du hast uns als Söhnen die Autorität gegeben, du hast uns die Macht gegeben, hier auf der Erde zu lösen und es ist im Himmel gelöst. Und so sagen wir jetzt als Söhne und Töchter Gottes hier heute Abend, wir sagen in dem Namen Jesu Christi, wir lösen die Engel Gottes über den Söhnen und Töchtern hier in diesem Raum. Halleluja. Sag mal, ich löse die Engel Gottes über meinem Leben. Ich löse meine Schutzengel. Ich löse meine kreativen Helferengel, die mir Gegenstände reparieren zum Beispiel. Halleluja. Ich löse die Engel, die mir Gegenstände zurückbringen. Ich löse Finanzengel, die Verheißungen Gottes in meinem Leben erfüllen helfen. Der Reichtum der Nationen fließt dahin, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Ich erfülle die Bestimmung Gottes. Und ich sage, mein Gott wird all meinen Bedürfnissen begegnen. Gemäß seinem Reichtum. In Herrlichkeit. In Christus Jesus. Und Vater, in dem Namen Jesus lösen wir auch die Kampf- und die Kriegsengel, Herr, über den Söhnen und Töchtern Gottes. Einige kriegen jetzt heute Abend, ich sag's dir, das habe ich vorher mit Gott besprochen und das weiß ich, dass es passiert. Einige werden heute Abend neue Engel zugeteilt bekommen, die bisher in deinem Leben nicht aktiv waren. Und wenn du dich entscheidest, mit ihnen zusammenzuarbeiten, dann werden sie auch bleiben. Arbeitslose Engel suchen sich gern einen neuen Job irgendwann. Die suchen sich, wo sie Arbeit finden. Ja? Aber wenn du sie in Arbeit gibst, dann werden sie bleiben. Und dann werden sie einfach mit dir mitwirken, da wo du bist. Dann werden diese Helferengel mit dir bleiben. Und er teilt jedem von uns unterschiedliche Engel zu. Ja? Manche brauchen vielleicht ein extra Bataillon Schutzengel. Andere brauchen vielleicht ein extra Bataillon Kriegsengel, die einfach vor ihnen her, weil die vielleicht vor einem Dickicht von Geistern gerade stehen, vielleicht in deiner Familie oder wo auch immer oder am Arbeitsplatz oder was auch immer vor dir ist. In Jesu Namen, Vater, Herr, wir setzen diese Kriegsengel frei, Herr. In Jesu Namen. Wir setzen die himmlischen Heerscharen frei, Herr, dass sie vor den Söhnen und Töchtern her dorthin gehen, Herr, wo du die Söhne und Töchter hinschickst, Herr. Und Herr, dass bereits bevor sie an Orte kommen, wo vielleicht bestimmte Kämpfe bevorstehen, Herr, dass vorher bereits die himmlischen Heerscharen dort Ordnung geschaffen haben, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Wir setzen es frei, Herr. Wir setzen es frei, Herr. Wir setzen kreative Engel frei, Herr. Oh, kreative Engel, auch die Söhnen und Töchtern auch helfen dabei, auch kreativ im natürlichen Sinn aktiv zu sein, Herr. Die ihnen helfen, kreative Ideen zu bekommen, Herr. Die ihnen helfen, kreative Inspirationen zu bekommen, Herr. Die ihnen helfen, kreative Wunder zu wirken, Herr. Die ihnen helfen, einfach kreativ aktiv zu sein, Herr. In dem Namen Jesus, Herr, danke, Vater, für kreative Engel. Du kannst es einfach dir ziehen. Du kannst es dir einfach ziehen. Du kannst sagen, danke, Jesus. Weißt du, das, was du möchtest, sag einfach, danke, Jesus, das ziehe ich mir. Der Heilige Geist inspiriert dich jetzt. Er bewirkt in dir das Wollen und das Vollbringen. Er inspiriert dich auch in deinen Wünschen. Also nimm es dir aktiv. Sag, jawohl, ich ziehe mir aktiv. Ich ziehe mir diese Dimension. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Vater, Engel der Präsenz Gottes auch um die Söhne und Töchter rum. Einige werden erleben, wenn sie von hier weggehen, dass einfach Leute zu ihnen sagen, wow, wo warst du denn am Wochenende? Wow, irgendwas ist bei dir. Ich kann es nicht erklären, aber das ist eine neue Präsenz. Das sind auch Engel. Engel geben diese Präsenz. Es können auch Heilungsengel sein. Wenn dein Schatten die Kranken heilt, dann hat es mit Engeln zu tun. Ganz einfach. Das sind da Engel, die um dich herum sind, die Kranke heilen. Danke, Vater, für die Heilungsengel. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, auch gerade hier in Hamburg. Ich danke dir, Herr, für die Versammlungsengel, Herr, die hungrigen Söhne und Töchter Gottes zusammenziehen, Herr. Danke, Herr, für Versammlungsengel, Herr. Halleluja, Herr. Halleluja, für den Leib Christi, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, auch für Engel, Herr, die Freude transportieren. Oh, Halleluja. Es gibt unterschiedliche Engel. Manche Engel, die sind ziemlich ernst. Das sind mehr so die Kampfengel und die Kriegsengel. Aber da gibt es auch die Freudenengel. Weißt du, das sind die dich vielleicht wirklich mal kitzeln. Halleluja. Weil sie sagen, hey, die sehen einfach, du brauchst mal ein bisschen Freude. Also die kitzeln dich. Halleluja. Weißt du, Engel sind sehr unreligiös auch. Wir stellen uns manchmal Engel immer nur so als irgendwie so strenge Gestalten vor. Und manche sind tatsächlich streng, definitiv. Und manche sind auch sehr autoritär und manche sind sehr mächtig, definitiv und auch sehr groß. Aber manche sind auch wirklich sehr lustig. Zum Beispiel die Engel, die ich damals gesehen habe, die Weinfässer in die Versammlung gerollt haben, die waren eher lustig. Die waren auch nicht so groß, das waren keine 3-Meter-Engel. Die sahen eher so aus wie so ein bisschen, so, die waren so ein bisschen dick, die sahen so ein bisschen aus wie so... Wie so ein bisschen so dicke Mönche so. Ja, verstehst du? Die können ja die nehmen Gestalt an, auch wie sie wollen teilweise, nämlich gemäß dem, was sie rüberbringen wollen. Verstehst du? Es gibt Engel der Kraftzuteilung. Heute, jetzt zum Schluss, wir werden jetzt gleich noch eine Sammlung einnehmen, aber dann werde ich jedem Einzelnen heute die Hände auflegen. Und Gott hat mir schon vor Jahren gesagt, ich glaube, es war 2013, wo er mir das erste Mal gesagt hat, und er hat mir diese Bibelstelle gegeben in 1. Mose 24, Vers 40, wo davon die Rede ist, dass Abraham seinen Diener aussendet, um eine Braut für seinen Sohn zu bekommen. Und er sagt Abraham zu seinem Diener, da sagte er zu mir, der Herr, vor dessen Angesicht ich gelebt habe, wird seinen Engel mit dir senden und wird deine Reise gelingen lassen, dass du für meinen Sohn eine Frau, eine Braut also, aus meiner Sippe und aus dem Haus meines Vaters nimmst. Und Gott hat mir diesen Vers gegeben und hat gesagt, schau, Was ich tun werde, ist in deinem Dienst, wo immer ich dich hinsende, um die Braut Christi hervorzubringen, also die Söhne der Herrlichkeit zu aktivieren. Und darum geht es ja an diesem ganzen Wochenende, auch morgen noch, wenn wir Gottesdienst haben um 10:30. Ja. Es geht darum, die Söhne Gottes zu aktivieren. Und wann immer ich dich sende, um sie zu aktivieren und du ihnen dienst, einfach mit dem Mantel und mit der Salbung, die ich dir gegeben habe, dann werde ich einen Engel mit dir senden, damit deine Reise gelingt. Und ich habe das so oft erlebt, ich habe Leuten die Hand aufgelegt und irgendwann spüre ich, wie dieser Engel zu meiner Rechten steht. Und es gab auch schon Leute, die ihn teilweise gesehen haben. Und dann habe ich Leute teilweise dann da genau da stehen lassen, wo der Engel war. Und dann sind sie wirklich unter eine extreme Kraft gekommen, ja, weil Engel einfach eine extreme Kraft tragen. Also auch hier, wir beten den Engel nicht an, der sich da manifestiert. Aber wir sehen ihn als einen dienstbaren Geist, der einfach etwas transportiert. Weil auch wenn wir Aktivierung machen, also wenn wir die Söhne aktivieren in diesem Herrlichkeitsleben, dann braucht es Engel, die das ihre dazu tun. Wow, also strecke ich nochmal aus. Halleluja, für diesen ganzen Rahmen der Engel. Sage ich, nehme alles, was du für mich hast. Führe und leite mich darin. Halleluja. Führe und leite mich in dieser Dimension, mit den Engeln zusammenzuarbeiten. Vater, in dem Namen Jesus heiße ich alles willkommen an Hilfe, Unterstützung, was du mir geben möchtest. Ich heiße die himmlischen Heerscharen willkommen. Ich heiße die Engel willkommen. Danke, Vater, für deine Engel, die du mir zuteilst heute Abend. Halleluja. Und ich glaube wirklich, in dieser Aktivierung, die wir jetzt gleich haben werden, werden wirklich auch nochmal Engel speziell und spezifisch zugeteilt. Und der Heilige Geist wird das alles aufschließen. Jetzt empfängst du es sozusagen wie so in embryonaler Form. Und der Heilige Geist wird es dann aufschließen und wird es dir Schritt für Schritt entpacken sozusagen, was du hier empfängst. Aber was du empfängst, ist definitiv eine Aktivierung in einer anderen Dimension. Nämlich in dieser übernatürlichen Dimension der Herrlichkeit. Dort, wo die Engel zu Hause sind und dort, wo die Engel mitwirken und dort, wo es einfach eben über die Schwelle des Natürlichen in die Schwelle des Übernatürlichen geht. Weißt du, das Leben eines echten Sohnes Gottes sollte ein übernatürliches Leben sein. Für was anderes hat Gott uns nicht bestimmt. Wenn ich die Apostelgeschichte lese und sehe, was die Apostel gemacht hatten, wie sie gereist sind, wie sie dies oder wie sie jenes gemacht haben, überall, wo sie gingen, folgte ihnen übernatürliche Manifestation. Wir suchen nicht Zeichen und Wunder, sondern Zeichen und Wunder folgen uns. Warum folgen sie uns? Weil wir in dieser Dimension zu Hause sind und weil wir in dieser Dimension leben, weil wir glauben, was das Wort Gottes sagt und weil wir uns von seinem Geist aktivieren lassen, darin zu gehen. Halleluja. Wie viele von euch sind bereit, aktiviert zu werden? Halleluja. Halleluja. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir werden jetzt an der Stelle dir nochmal die Gelegenheit geben, einfach an diesem Wochenende ein Saatkorn zu säen, okay? Ein Saatkorn zu säen. Und wir werden heute, wenn wir dieses Saatkorn säen, ganz bewusst auch die Engel für Finanzen freisetzen. Wie von euch brauchen ein Wunder im Bereich der Finanzen gerade jetzt? Wow. Einige. Halleluja. Wie viele von euch haben eine Vision für ihr Leben, wo sie sagen, wow, dafür brauche ich noch ganz schön viel Geld, damit diese Vision zustande kommen kann. Halleluja. Wir werden das aktivieren. Ich glaube daran. Ich bin überzeugt, dass die Engel schwer daran beteiligt waren, unser Zentrum in Stuttgart zu zahlen. Definitiv. Auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Weißt du, Engel können über die Schulter von Maklern schauen. Zum Beispiel damals unser Makler, der war gar nicht gläubig, aber der hat uns den Zehnten von seiner Maklergebühr gespendet. Verstehst du? Gott kann, ja, ist interessant. Beim Notar ähnlich, ja. Gott kann einfach Dinge aktivieren, mit der Hilfe auch von Engeln, von denen wir nicht gedacht hätten, dass sie möglich sind. Okay? Deswegen, frag den Heiligen Geist, was soll ich jetzt hineinsehen in diesen Boden? Die Herrlichkeit Gottes ist schon extrem dicht jetzt hier. Die Engel sind da und du hast es gehört. Sie achten auf das, was du sagst, aber die Engel schauen auch auf das, was du gibst tatsächlich. Sie schauen. Und dabei geht es den Engeln nicht um den Betrag an sich, sondern es geht um dein Herz. Die Engel schauen immer auf das Herz. Ich habe mal jemand sagen hören, ich habe selber das jetzt nicht im Himmel verifiziert, aber jemand hat mal gesagt, der auch im Himmel war und ein Erlebnis hatte, der hat gesagt, ja im Himmel, die Engel schreiben mit, was wir hier auf der Erde geben. Und zwar nicht absolut. Die sagen jetzt nicht, okay, was ist ich, erster hat 100 Euro gegeben oder so, sondern die schreiben sozusagen den Wert dessen, was sie gegeben hat, in Herzenswährung auf. Verstehst du? Das ist so, wie Jesus das Schärflein der Witwe beurteilt hat. Er hat gesagt, die hat mehr gegeben als alle anderen, obwohl es weniger war als alle anderen. Aber es war mehr als alle anderen, weil es alles war, was sie hatte. Das, was du gibst, ist ja immer in Relation zu dem, was du hast. Du bist vielleicht hier heute Abend und wenn du jetzt hier 100 Euro gibst, dann ist es für dich totaler Klacks, weil du, was weiß ich, 10.000, 20.000 im Monat verdienst. Ja? Für einen anderen ist das wirklich ein Herzensopfer, 100 Euro zu geben. Verstehst du? Also für jeden ist es ein anderes Maß. Jesus hat ja auch gesagt, mit dem Maß, mit dem ihr messt beim Geben, wird euch wieder gemessen werden. Das Maß ist nicht, okay, ich gebe so und so viel, sondern ich gebe mit dem und dem Herzen. Mit einem Herzen, was ist für dich ein Herz der Großzügigkeit? Was ist für dich großzügig? Ja? Wenn ich jetzt 5 Euro gebe heute Abend, ich jetzt zum Beispiel, dann wäre das für mich nicht großzügig, weil das ist für mich sozusagen das absolute Minimum. Das gebe ich dann, wenn ich mir nicht sicher bin, ob irgendwo Gott ist. Dann sage ich, okay, 5 Euro, das kann nichts schaden, so ungefähr. Ja. Aber wenn ich wirklich glaube, dass irgendwo Gott ist, dann setze ich schon irgendwo anders an. Ja. Okay, verstehst du? Also dein Maß des Herzens, und wie gesagt, vielleicht sind für dich 5 Euro so viel Geld, dass du sagst, ja, das gebe ich wirklich nur, wenn irgendwo Gott ist. Ja. Also das Maß des Herzens, das wird notiert. Die Engel notieren das Maß des Herzens, mit dem du gibst. Und gemäß diesem Maß wird dir wieder gegeben. Das heißt, gemäß diesem Maß werden wiederum Engel aktiviert. Amen. Also ich bin gespannt, was Gott jetzt aktivieren wird. Wir werden jetzt die Sammlung einnehmen und zum Schluss werde ich beten und dann werden wir schauen, was der Heilige Geist vorbereitet hat. Okay? Amen. Also, für die, die heute Morgen noch nicht da waren, ihr habt 2 Möglichkeiten zu geben. Entweder könnt ihr in bar geben, wenn wir jetzt gleich die Eimer durchgeben, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung geben, dann streckst einfach kurz deine Hand aus, dann nimmst du eine Verpflichtungserklärung, die eine Hälfte tust du in den Eimer rein mit dem Betrag, den er dir gezeigt hat. Die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause, auch mit dem Betrag, den er dir gezeigt hat, aber die Hälfte, wo die Kontonummer drauf ist, und dann überweist du es in den nächsten Tagen. Okay? Also du fragst den Heiligen Geist, was du tun sollst. Und dann tust du es, wie gesagt, eben mit einer der beiden Möglichkeiten. Vielleicht hast du den Betrag nicht dabei, den er dir zeigt, also dann hast du die Verpflichtungserklärung. Oder du möchtest eine Spendenbescheinigung dafür haben am Ende des Jahres, dann hast du auch die Verpflichtungserklärung. Also tu das, was er dir zeigt. Okay? Braucht noch jemand eine Verpflichtungserklärung? Nein, jeder hat eine, der eine braucht. Gut, dann können wir jetzt beginnen, glaube ich, die Eimer durchzugeben. Von hinten, oder wo sind die Eimer? Sind vorne, okay. Genau, dann geben wir einfach die Eimer durch. Genau, ihr gebt es einfach durch, auf beiden Seiten nach hinten, so dass jeder geben kann. Halleluja. Während ihr gebt, auch noch ganz kurz die Ansage. Morgen um 10.30 Uhr haben wir ja Herrlichkeitsgottesdienst noch hier im Zentrum. Also ich lade euch herzlich ein, dabei zu sein. Das wird nochmal sozusagen der Abschluss auch dieses Wochenendes sein, der Aktivierung der Söhne der Herrlichkeit. Im Anschluss an den Gottesdienst für alle Mitarbeiter hier von Glory Life Hamburg oder auch solche, die sagen, jawohl, ich möchte einfach gerne ab jetzt bei Glory Life Hamburg mitarbeiten. Wir haben ja bei Glory Life Hamburg jeden Sonntag Gottesdienst. Nicht mehr hier im Leonardo, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, sondern seit Januar haben wir ja neue Räume im Dormannsweg. Dormannsweg 22 in, wie heißt der Stadtteil? Elmsbüttel. Eimsbüttel, okay, Eimsbüttel. Okay, U-Bahn, Emilienstraße, also relativ zentral. Kann man gut erreichen, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es sind nicht so viele Parkplätze direkt vorm Gebäude, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es noch einfacher, aber es ist dafür auch sehr gut zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da haben wir ja regelmäßig Gottesdienst. Und wenn du sagst, ja, ich möchte gerne einfach bei Glory Life Hamburg dabei sein und da auch mitarbeiten, dann haben wir morgen im Anschluss an den Gottesdienst, werden wir noch mit allen Mitarbeitern und solchen, die es werden wollen, essen gehen zusammen. Und zwar da gegenüber auf der Seite, genau in die Richtung, in dem Restaurant vom Holiday Inn Hotel. Da gehen wir alle zusammen essen dann im Anschluss. Genau, bis jetzt sind 22, glaube ich, angemeldet. Okay, also wenn du da noch dabei sein möchtest und du bist noch nicht angemeldet, dann sag einfach der Christine Bescheid, bis spätestens morgen. Okay, genau. Oder gibt es jetzt schon jemanden, der sagt, ja, ich weiß, da möchte ich gerne dabei sein und möchte mich da noch anmelden? Okay, hier haben wir schon jemanden. Okay, also sie möchte noch angemeldet werden. Okay, gut. Preis den Herrn. So, habt ihr die Sammlung durchgegeben? Gut, dann bring sie mal her. Jetzt schauen wir mal, was im Geist so passiert ist. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, richtet euch nochmal aus auf die Herrlichkeit Gottes, weil wir wollen jetzt wirklich die Engel Gottes freisetzen. Herr, Die Engel haben gesehen, was wir getan haben. Die Engel haben gesehen das Herz, mit dem wir es getan haben. Du, Vater, hast das Herz gesehen, mit dem wir es getan haben. Oh ja, Amen. Halleluja. Amen. Du hast gesehen, was wir getan haben, Herr. Und du sagst in deinem Wort, Herr, gebt und es wird euch gegeben werden. Und zwar ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß wird in euren Schoß gegeben werden. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden, Herr. Das heißt, so wie der Junge seine 5 Brote und 2 Fische gebracht hat und am Ende mit 12 Körben wieder gegangen ist, Herr. Herr, so haben wir dir dieses Saatkorn gegeben, Herr. Wir haben gesät auf den Boden deiner Verheißungen. Wir haben gesät mit einem Herzen der Liebe zu dir, mit einem Herzen der Hingabe, mit einem Glauben an dein Wirken und auch an die Wirksamkeit deiner Engel. Und so sagen wir jetzt in dem Namen Jesu Christi, Herr, wir setzen die Engel der Versorgung frei, Herr. Wir setzen die Engel für Finanzen frei, Herr. Und wir sagen in dem Namen Jesus, wir beauftragen die Engel überall, gemäß dem Maß, mit dem gemessen wurde, wiederzugeben, zurückzugeben, zu multiplizieren, 30-fach, 60-fach, 100-fach, in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater, für Versorgung, Herr, an Geist, Seele und Körper, Herr. Danke, Herr, für materiell, finanziell und körperliche Versorgung, Herr, in jedem Bereich des Lebens, auch in der Seele, Herr. Danke, Vater, wer auf den Geist gesät hat, der wird vom Geist Leben ernten, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich sehe irgendwie im Geist, dass jemand heute Abend einen Betrag gegeben hat, den du noch nie gegeben hast. Und einfach, weil der Heilige Geist dich berührt hat. Wen betrifft es? Kannst du einfach mal kurz deine Hand heben? Du hast heute Abend einen Betrag gegeben, den du noch nie gegeben hast. Ist da jemand? Okay, aber du hast heute einen Betrag gegeben, den du noch nie gegeben hast. Ja, okay. Das heißt, Gott hat dein Maß erweitert heute Abend. Und im Namen Jesus sage ich jetzt, in Jesu Namen, dass dein Maß auch des Lebens und der Herrlichkeit Gottes in deinem Leben, in dem du bisher gelebt hast, ist gesprengt. In Jesu Namen. Das ist ein neues Maß der Herrlichkeit Gottes, was in dein Leben kommt. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Wir geben dir die Ehre, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen hier wirklich zu einem Magneten machst, Herr. Herr, für himmlische Versorgung, zu einem Magneten machst, Herr, für himmlische Finanzströme, Herr, zu einem Magneten machst für die Engel Gottes, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Wir preisen dich dafür, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Jetzt machen wir uns bereit. Jetzt kommt die Aktivierung gleich. Ich möchte noch ganz kurz eine Sache sagen. Wir werden für alle die vielleicht morgen nicht da sind, wir werden hier wieder am 2. und 3. Juni sein. Am 2. Juni machen wir Herrlichkeits- und Wundergottesdienst hier im Leonardo und am 3. Juni, Montag, werden wir im Dormannsweg einen Glory Life Intensivabend machen. Okay? Also das nächste Mal werden wir in beiden Locations sein. Diesmal haben wir einfach aus Platzgründen hier das Leonardo genommen. Aber da werden wir dann am Montag im Dormannsweg sein. Gut. Jetzt, wer von euch ist bereit, aktiviert zu werden in diesem Raum der Herrlichkeit Gottes? Steht ihr einfach mal auf. Halleluja. Wir machen jetzt Folgendes. Ich erkläre euch das, wie es geht. Ihr dürft hier dieses Ding wegnehmen. Und ich habe euch ja schon gesagt, der Engel manifestiert sich meistens. Dann auch, ist schon da, du spürst ihn schon. Halleluja. Hast du ihn schon gesehen? Okay, presst den Herrn noch besser. Halleluja. Weil er ist hier, um diese Aktivierung zu unterstützen. Weißt du, es gibt im Wesentlichen 2 Aufgaben des fünffältigen Dienstes, die eigentlich eine Aufgabe ist. Ja, Epheser 4 sagt, der fünffältige Dienst, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, sind gegeben zur Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes. Das heißt, die zentrale Aufgabe des fünffältigen Dienstes ist die Zurüstung der Heiligen. Und das tut jemand, der ein Amt im fünffältigen Dienst hat, auf zweierlei Weise. Die erste Weise ist, indem er dir ein Bewusstsein baut, wer du bist als ein Sohn Gottes. Er aktiviert dich durch das Wort Gottes, mit anderen Worten. Das haben wir heute den ganzen Tag über gemacht. Und das zweite ist, wie jemand im fünffältigen Dienst dich aktiviert, und das ist eben speziell für den fünffältigen Dienst, ist durch eine Kraftzuteilung. Ja? Gott hat mir eine Kraft zugeteilt, damit hat er schon vor Jahrzehnten begonnen. Das erste Mal, wo ich wirklich die Herrlichkeit Gottes erlebt habe, da war ich ein junger Theologiestudent von 23 Jahren in meinem Theologiestudentenzimmer und Gott hat mich so mit der Herrlichkeit Gottes gefüllt. Er hat mich auf meiner Couch hochgehoben. Ich bin geschwebt im Raum, wirklich buchstäblich. Ihr könnt es hören, das Zeugnis bei Sid Roth habe ich das erzählt. Ja. Ich war am Ende nur noch mit meinen Fersen auf der Couch und hing praktisch gerade diagonal in der Luft. Ja. Ich lag einfach auf der Couch und plötzlich sehe ich, wie der Boden immer weiter weggeht von mir, ja, wie mein Kopf immer höher geht. Und irgendwann denke ich, wow, ich sehe meine Fersen, wie sie noch die Couch berühren, aber ich hänge so schräg in der Luft. Das ist physisch unmöglich, logischerweise. Ich sehe, ich fall jetzt um. Ja. Aber ich hing in der Luft und ich fragte mich, was ist das? Ich kannte sowas nicht. Keine Ahnung, ich war Theologiestudent. Da lernt man sowas nicht. Ja. Heute weiß ich, dass der Fachbegriff dafür Levitation heißt, aber das ist ja keine Ahnung damals. Und als ich so mich noch so fragte, was ist das? Schau so runter, der Boden ist mindestens einen Meter oder was von mir entfernt. Ja? Und ich denke, was ist das? In dem Moment spüre ich, wie eine gewaltige, flüssige Liebe durch meinen Körper durchgeht, vom Kopf bis zu den Füßen. Einmal, zweimal und noch ein drittes Mal. Und nachdem es dreimal durch meinen Körper durchgegangen ist, wurde ich ganz langsam wieder zurückgelegt auf die Couch. Und dann denke ich, wow, was war das? Das war, ich würde es heute so sagen, Sid Roth hat es damals zu mir gesagt, als ich ihm das Zeugnis erzählt habe, hat gesagt, damals hast du die Ausrüstung für deinen Dienst bekommen. Und ich würde ihm zustimmen, zumindest zu einem gewissen Maß. Ich habe später noch zusätzliche Zurüstung bekommen, aber die Grundausrüstung habe ich damals bekommen. Und diese Grundausrüstung ist eben, die ist nicht für mich da, damit ich eine gute Zeit habe, obwohl das sich gut angefühlt hat damals, das muss ich zugeben. Aber die Grundausrüstung ist dafür da, um Heilige zuzurüsten. Weil Heilige werden zugerüstet, die Söhne werden zugerüstet, nicht nur durch das Wort, sondern auch durch die Kraft Gottes. Das heißt, das Wort, Paulus hat gesagt, das Reich Gottes besteht nicht im Wort allein, sondern in Kraft. Ja? Das heißt, das Wort kommt mit Kraft. Das heißt, was du heute hier erlebst, ist Zurüstung zum Werk des Dienstes durch das Wort, das dir ein Bewusstsein baut, was mit dir passiert ist durch das Evangelium, durch das, was Jesus getan hat und durch die Kraft. Und darum geht es jetzt. Es geht um die Zuteilung der Kraft Gottes für dein Leben, durch die du aktiviert wirst in dieser Dimension. Es geht um die Wirksamkeit. Okay? Und das ist das, worauf du dich jetzt einstellen solltest, dass du das empfängst. Das ist nicht meine Kraft oder so, verstehst du? Du empfängst nicht die Kraft vom Georg Karl oder so, die gehört mir nicht. Und außerdem, aus mir selber habe ich überhaupt keine Kraft, sondern das ist einfach das, was Gott gegeben hat, weil er wusste damals schon, als ich das empfangen habe, wusste er damals schon, dass er mich berufen hatte. Ich hatte keine Ahnung, ich wusste gar nicht, was der fünffältige Dienst ist damals. Aber er wusste, er hatte mich berufen, um die Heiligen zuzurüsten. Das ist das, was ich heute mache. Das wusste Gott schon. Und dafür hat er die Kraft gegeben. Und diese Kraft gebe ich weiter. Okay? Halleluja. Jetzt könnt ihr die Angel Wings reintun. Weiß den Herrn. Und dann machen wir Folgendes. Ich erkläre es kurz, wie es läuft. Ihr könnt einfach hier auf der linken Seite von mir aus gesehen, könnt ihr hier nach vorne kommen. Ich werde einfach hier stehen. Ordner sollten hier so um mich herum stehen und ihr könnt dann von der linken Seite hier so herkommen und dann hier vorbei, ich stelle mich so ungefähr hier hin, dann hier vorbeilaufen und wenn jemand unter der Kraft Gottes fällt, dann lasst ihn einfach liegen und dann gehe ich ein bisschen weiter, dann ist wieder neuer Platz und wenn du einfach weitergehst, dann kannst du einfach hier durch den Mittelgang wieder zurückgehen, okay? Aber erwarte jetzt, stell dich drauf ein, wirklich auf diese Zuteilung der Kraft Gottes. Halleluja. Lass uns noch mal beten zusammen. Schließ einfach mal alle eure Augen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für den geöffneten Himmel hier. Wir danken dir, Herr, für deine Berufung, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du deine Söhne und Töchter stark säen möchtest. Dass du säen möchtest, Herr, dass sie hervorkommen in ihrer göttlichen Bestimmung. Und du hast ihnen heute dein Wort gegeben, Herr. Und du hast es ihnen nicht nur gegeben als eine verstandesmäßige Lehre, sondern du hast es ihnen gegeben in Kraft, Herr. Und jetzt versiegelst du, was du durch das Wort gegeben hast, durch die Zuteilung der Kraft Gottes. So wie du sagst, sie legten die Hände auf die Menschen und sie empfingen die Zuteilung des Heiligen Geistes. Danke, Herr. Durch die Handauflegung geschieht es in Jesu Namen. Halleluja. Preist den Herrn.